Good morning. Guten Morgen. Let's continue to talk. Lasst uns weiterreden. So, how is bitterness even conceived and developed? Wie wird Verbitterung überhaupt erzeugt und wie entwickelt sie sich? It all starts when something happens to us that causes us anger or pain. Es fängt alles damit an, wenn uns etwas zustößt, das uns Wut oder Schmerz bereitet. And when we then react wrong. Und wir dann falsch reagieren. I want to emphasize this to you. Ich möchte Folgendes betonen. It does not happen because people did things wrong to you. Es geschieht nicht, weil Menschen dir Unrecht angetan haben. It happens because you reacted wrong to what people did against you. Es passiert, weil du auf das falsch reagiert hast, was die Menschen dir angetan haben. So if people mistreat you, if people do everything wrong against you, wenn Menschen dich schlecht behandeln, wenn Menschen dir alles mögliche Unrecht antun, your reaction is where bitterness is conceived. Ist es deine Reaktion, die Verbitterung entstehen lässt? That's the conception. Das ist die Empfängnis, die Erzeugung. So what would happen, was würde passieren, if the moment that we are mistreated or hurt or wounded, wenn wir in dem Moment uns Unrecht angetan wird, wir verletzt und verwundet werden, if we would make this radical choice, wir diese radikale Wahl treffen würden, we never let the anger go down over our, never let the sun go down over our anger. Dass die Sonne nie über unseren Zorn untergeht. Do you know what? Weißt du was? Next month. Nächsten Monat. I will have been married for 35 years. Werde ich 35 Jahre verheiratet sein. I will never forget my wedding. Ich werde nie meine Hochzeit vergessen. And I will never forget one incident. Und ich werde nie einen Vorfall vergessen. I had a man that was part of the church where I was one of the leaders. Ich hatte einen Mann, der in der Gemeinde Mitglied war, in der ich einer der Leiter war. And he was probably old enough, yeah, he was easily old enough to be my father. Und er hätte vom Alter her leicht mein Vater sein können. Because I was very young, I got married at 25 and I had already been in ministry for about 5 years. Ich war sehr jung, ich heiratete mit 25 Jahren und ich war bereits seit 5 Jahren im Dienst. I got married at 25. Ich heiratete mit 25 Jahren. I started to serve Jesus 5 years before. Ich begann Jesus 5 Jahre zuvor zu dienen. So this guy, I was probably about 50 and I was maybe 23 when I first met him. Dieser Mann war ungefähr 50 Jahre alt und ich war ungefähr 23, als ich ihn zum ersten Mal traf. And I was fascinated by him. Ich war von ihm fasziniert. He was from New Zealand. Er war von Neuseeland. He himself was mentored by one of the greatest men of God alive at that time. Er selber wurde von einem der größten Männer Gottes dieser Zeit unterstützt. And this guy, him and his wife, they were very, they just took me under the wings. Dieser Mann und seine Frau nahmen mich unter ihre Fittiche. Really liked me. Sie mochten mich wirklich. So I invited them to come to my wedding. So lud ich sie zu meiner Hochzeit ein. And they did. Und sie kamen. But he was a very serious kind of guy. Very, very serious about the things of God. Er war ein sehr ernster Mann. Ernst, was die Dinge Gottes betrafen. You know, so our the spiritual part of the wedding was finished. Unser geistiger Teil der Hochzeit war beendet. But we remained in the same room where we did the wedding and put up tables and had our reception. Und wir blieben im gleichen Raum, wo die Hochzeit war, stellten wir Tische auf und hatten unsere Hochzeitsfeier. And I'm, you know, we had one special table provided, which was my parents. Ein spezieller Tisch war für meine Familie reserviert. It was just my father and my mother. Nur mein Vater und meine Mutter. Which was me and Debbie. Ich und Debbie. And the guy who preached at my wedding and his wife, who was the guy who raised Yonki Joe to the ministry in South Korea. Und der Mann, der an der Hochzeit gepredigt hatte mit seiner Frau, der Mann, der Yonki Joe in Südkorea in den Dienst eingesetzt hatte. And I was just sitting there eating my meal. Ich saß da und aß. And this guy from New Zealand comes up to my table. Und der Mann aus Neuseeland kommt direkt zu meinem Tisch. And he leans over the table and he points his finger into my face. Lehnt sich über den Tisch und zeigt mit seinem Finger auf mein Gesicht. And he looks into my eyes. Er schaut in meine Augen. And he says. Und sagt. Son. Sohn. Never let the sun go down over your anger in your marriage. Do you understand me? Lass in deiner Ehe nie die Sonne über deinen Zorn untergehen. Verstehst du mich? I said, okay. Ich sagte, okay. And he turned around and walked away. Er drehte sich um und ging davon. I've never forgotten that. Das habe ich nie vergessen. My friend, if you allow the sun to go down under your anger, this is where bitterness is conceived. Mein Freund, wenn du es erlaubst, dass die Sonne über deinen Zorn untergeht, wird die Bitterkeit empfangen. Once things are conceived, it will be given birth. Wenn Dinge einmal empfangen werden, werden sie geboren. So there are two things that are important. Zwei Dinge sind wichtig. Bitterness arises from two situations. Bitterkeit ergibt sich aus zwei Situationen. Number one. Nummer eins. A real injury or offense when someone, that someone has caused to you. Eine wirkliche Verletzung oder ein Vergehen, das dir jemand zugefügt hat. Sometimes intentionally, but sometimes not. Manchmal vorsätzlich, manchmal nicht. So remember that. Also erinnere dich daran. So first of all, bitterness is born. It needs a real injury that happens to you. Zuerst wird Bitterkeit geboren. Dazu braucht es eine wirkliche Verletzung, welche dir zugefügt wurde. It doesn't matter if people do that intentionally or by mistake. That doesn't matter. Es spielt keine Rolle, ob Menschen dies absichtlich tun oder es versehentlich geschieht. Das ist egal. You know, if you are not injured, you're not going to get bitter about. There's nothing to get bitter about. Wenn du nicht verletzt wirst, gibt es nichts, worüber du bitter werden kannst. Are you ready? Bist du bereit? Secondly, zweitens, bitterness can also be born from an imaginary injury. Bitterkeit kann auch aus einer eingebildeten Verletzung geboren werden. You know, so you imagine that people said something about you that they actually never said. Du stellst dir vor, dass Menschen etwas über dich gesagt haben, was sie nie gesagt haben. When you imagine that people don't like you, but in reality you don't even know that. It's not even the truth. Wenn du dir einbildest, dass Menschen dich nicht mögen, aber in Realität weißt du es nicht. Es ist nicht einmal die Wahrheit. Are you ready for a shocker? Bist du für einen Schocker bereit? I think, ich denke, that I have seen more people bitter because of imaginary injuries than because of real injuries. Dass ich mehr Leute bitter gesehen habe aufgrund eingebildeter Verletzungen als aufgrund wahrer Verletzungen. I even wrote about this in my very first book. Darüber habe ich sogar in meinem ersten Buch geschrieben. Listen to me. Hör mir zu. If the devil can fill you with a lie in your imagination that what other people did, even if they never did it, you're in trouble. Wenn der Teufel dich in deiner Vorstellung mit einer Lüge füllen kann, darüber, was andere Menschen getan haben, auch wenn sie es nicht getan haben, bist du in Schwierigkeiten. Think about it. Denk darüber nach. He doesn't like me. Er mag mich nicht. You don't even know if he likes you or not, but yet you believe this. Du weißt nicht einmal, ob er dich nicht mag, und doch glaubst du das. Now you create an imagination. Jetzt kreierst du eine Vorstellung. So it's an imaginary injury. In reality, nobody did anything against you. Es ist eine eingebildete Verletzung. In Wahrheit hat niemand etwas gegen dich gemacht. That will give birth to bitterness. Das ist die Geburt von Bitterkeit. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? Unless I talk to people and say, hey, look, I want to know. Sofern ich nicht mit Menschen gesprochen habe, schau, ich will es wissen. I can't imagine. Kann ich es mir nicht einbilden. Oh, I think Daniel didn't like what I said. Oh, ich denke, dass Daniel das nicht mag, was ich gesagt habe. You know, I don't accept these things. Solches akzeptiere ich nicht. I don't. Tue ich nicht. Here is what I tell people. Folgendes sage ich den Menschen. Did you talk to Daniel? Hast du mit Daniel gesprochen? No, but I'm sure he doesn't like. Nein, aber ich bin mir sicher, dass er mich nicht mag. Have you talked to him? Hast du mit ihm gesprochen? No. Nein. Then stop this garbage. Dann Schluss mit diesem Unsinn. Look, if I think that Daniel doesn't like the thing I preached yesterday. Wenn ich denke, dass Daniel etwas nicht mag, was ich gestern gepredigt habe. And if I accept these thoughts. Und ich diese Gedanken akzeptiere. It will turn into an imaginary injury, which is even more dangerous than real injuries. Verwandeln sie sich in eine eingebildete Verletzung, die sogar gefährlicher sind als wahre Verletzungen. So I have to go and say. Ich muss zu Daniel gehen und fragen. Daniel, did you like what I preached yesterday? Daniel, hat dir das gefallen, was ich gestern gepredigt habe? If he says, no, I hated it. Wenn er sagt, nein, ich hasste es. I said, well, that's your choice. Dann sage ich, das ist deine Wahl. If he says, I loved it. Wenn er sagt, ich liebte es. I have no more reason to imagine anything. Habe ich keinen Grund mehr, mir irgendetwas einzubilden. It's dangerous to live with imaginary injury. Es ist gefährlich, mit eingebildeten Verletzungen zu leben.